Der USA-Bürger Kim Hak-sung, der als der Manager für die Verwaltung der Hochschule für Wissenschaft und Technik Pyongyang arbeitete, beging feindselige verbrecherische Handlungen gegen die TVRK und wurde am 6. Mai nach dem Gesetz der TVRK festgenommen. Das zuständige Justizorgan der TVRK untersucht zurzeit eingehend die Verbrechen des Verhafteten.